Warum sagt ihr, dass der oberste Hirte in Rom universaler Hirte der Kirche ist? Die wahre Lehre der Kirche lehrt, weil Jesus Christus zum heiligen Petrus, dem ersten Papst, sprach, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und dir werde ich die Schlüssel des Himmelreiches geben, was immer du binden wirst auf Erden, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du immer lösen wirst auf Erden, wird auch im Himmel gelöst sein. Beim heiligen Matthäus und beim heiligen Johannes sagt er dann dem heiligen Petrus wiederum nach der Auferstehung, das ist ja die beim heiligen Matthäus zuerst vor seinem Leiden die Ankündigung, er verspricht ihm den Primat, der Hirte der ganzen Kirche sein wird. Nach der Auferstehung setzt er ihn dann als solchen ein, indem er ihm nach der Wiedergutmachung seiner Verleugnung sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe.